CD Nummer 7. Fortsetzung der Briefe an Vanessa von Jeremy W. Hayward. Das Bewusstsein ist also aufgrund der besonderen Anlage unserer Sinnesorgane so mit dem Energieozean verquickt, dass es die Dinge deiner und meiner Welt hervorbringt. Unsere Welt tritt aus dem Fühlen Energiegewahrsein hervor, wenn wir mit unseren Sinneswahrnehmungen Grenzen oder Oberflächen erzeugen. Du und ich und die übrigen Menschen empfinden unsere Welt als eine gemeinsame Welt, weil unsere Sinnesorgane und daher unsere Wahrnehmungen einander sehr ähnlich sind. Und dann haben wir eine Sprache, um die Welt zu benennen und so die Unterschiede unserer Wahrnehmung auszugleichen. Hätten wir andere Sinnesorgane, dann wäre auch die Welt eine andere. Manche Tiere, beispielsweise Kaninchen, Eichhörnchen und vielleicht auch Katzen, können nur zwei Primärfarben unterscheiden, während es bei uns drei sind, Rot, Blau und Gelb. Wenn du nur Rot und Gelb sehen könntest, wie würde deine Welt dann aussehen? Irgendwie flach vermutlich. Es gäbe die verschiedensten Abschattungen von Gelb zu Rot und natürlich die ganze Palette der Orangetöne. Es wäre nicht ganz so wie bei einem Farbenblinden, aber die Welt wäre jedenfalls eine andere. Zumindest aber ist eine Welt mit nur zwei Primärfarben vorstellbar. Andere Tiere, wie Schildkröten, Tauben und Enten, sehen aber nun mit vier Primärfarben. Wie das aussieht, können wir uns nicht einmal vorstellen. Als Annäherung schlägt Francisco Varela vor, dass wir uns die vierte Farbe als eine Art Pulsieren oder Flimmern vorstellen. Die übrigen drei Primärfarben würden also mehr oder weniger stark flimmern, je nachdem, in welchen Anteilen die vierte Primärfarbe vorhanden ist. Jede sichtbare Oberfläche würde in Abhängigkeit von der vierten Farbe auf charakteristische Weise flimmern. Das ist natürlich nur eine vage Annäherung. Für eine Taube sieht es sicherlich ganz anders aus. Wir können es uns einfach nicht vorstellen. Und was für Dinge sieht wohl eine Schlange mit ihrem Infrarotsinnesorgan? Was sieht eine Fledermaus mit ihrem Ultraschalldetektor oder eine Bremse, deren Sehtakt schneller ist als unserer, sodass sie, verglichen mit uns, alles in Zeitlupe sieht? Oder was sieht eine Schnecke, die nur alle 4 Sekunden ein Bild bekommt und folglich, von unserem Sehtakt her beurteilt, eine Serie von Einzelbildern sieht? Und was für Dinge schließlich bietet das Meer dem Lachs? Ihre Welt ist unvorstellbar für mich. Wie können wir annehmen, dass andere Lebewesen dieselben Dinge wahrnehmen wie wir?